Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit, an welchem eine ewige, schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen. Und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie. Mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd? Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt er Nerd? Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt er Nerd? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd, heute in einer speziellen Gänsehaut-Episode, die ich im Rahmen der sogenannten Gänsehautwochen beitrage, möchte ich mal sagen. Die Gänsehautwochen sind ein Projekt, was jetzt schon seit der Walpurgisnacht Ende April läuft. Und ich glaube noch irgendwie bis Juli oder sowas, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, irgendwie noch läuft. Und dazu hört ihr von mir heute auch einen Beitrag. Weitere Informationen zu den Gänsehautwochen findet ihr auf Gänsehautwochen, keine Ahnung, guckt in die Shownotes, da verlinke ich alles. Ich habe mir gerade nicht aufgeschrieben, was die Adresse ist. Mann, der Nerd ist überhaupt nicht vorbereitet. Weitere Informationen und die Podcast-Sendungen der anderen Teilnehmenden gibt es unter gänsehautwochen.wordpress.com. Bei mir soll es heute in einer wunderschönen Schwerpunktsendung auch um eine Hexe gehen, um eine ganz spezielle Hexe, nämlich um wahrscheinlich die beliebteste Hexe aller Kinder. Ob das bis heute noch so ist, weiß ich nicht, aber vielleicht kriegen wir das bis zum Ende der Sendung nochmal raus. Bibi Blocksberg, heute geht es hier tatsächlich um, ja, Bibi Blocksberg, das ist kein Witz, denn irgendein gruseliges Thema wollte ich für Nerd nicht machen, weil ganz ehrlich, gruselig ist für mich immer so ein bisschen für Halloween reserviert. Und dementsprechend gibt's jetzt hier bei dem wunderschönen Wetter, was es gerade gibt, hier eben eine witzige, eine fröhliche Sendung zum Thema Bibi Blocksberg. Auch wenn das ganze Gänsehautwochen heißt. Naja. Wer jetzt die letzten 30 Jahre, 35 Jahre unter einem Stein gewohnt hat, dem erkläre ich nochmal eben, was Bibi Blocksberg ist. Bibi Blocksberg war eine Reihe von Kinderhörspielen, die es eben seit den, ich glaube, 80er Jahren gibt, um eine Junghexe namens Bibi Blocksberg, wie der Name ja auch schon sagt. Damals hieß die Serie auch noch gar nicht Bibi Blocksberg, sondern Ene Mene Hexerei, und das hat man irgendwie 7 Folgen lang probiert, und dann hat man festgestellt, ja, nee, ist vielleicht doch besser, wenn wir das auf eine Person, auf eine Zielidentifikationsfigur runterbrechen, und dann hat man das Ganze eben Bibi Blocksberg genannt, wahrscheinlich auch, um das Ganze ja so parallel laufen zu lassen zum Benjamin Blümchen, der damals im gleichen Verlag, im gleichen Hörspielverlag, nämlich Kiosk, heute Kiddings, erschienen ist. Bibi Blocksberg wurde erfunden von der Autorin Elfie Donnelly. Das ist unter anderem eine der Ehefrauen von Peter Lustig, der ja vor kurzer Zeit verstorben ist. Es gibt, ich glaube, zum aktuellsten Zeitpunkt 117, so knapp 120 Einzelfolgen, von denen ich also wirklich, ich persönlich, nur einen absoluten Bruchteil gehört habe. Denn der Punkt ist, ich hatte als Kind, ich glaube, 3 oder 4 Bibi Blocksberg-Hörspiele. Da sage ich dann auch gleich nochmal im Einzelnen was dazu, was Bibi Blocksberg für mich auch ausgemacht hat. Und ich hatte tatsächlich, die einzigen Hörspiele, die ich hatte, kamen aus dieser Frühphase. Ich hatte die Folge mit der Zauberlimonade, ich hatte die Folge mit dem verhexten Urlaub und ich hatte noch eine, ich weiß gerade nicht mehr welche. Aber an die beiden kann ich mich speziell erinnern. Und das sind auch tatsächlich die einzigen Folgen, die ich wirklich in- und auswendig kann. Also man möchte mir bitte nachsehen, dass ich auf dem Hörspielsektor bei Bibi Blocksberg jetzt nicht hundertprozentig firm bin. Es gibt aber, wenn ihr euch dann nochmal reinhören möchtet, auf YouTube den offiziellen Bibi Blocksberg-Kanal. Der nennt sich Bibi Blocksberg TV. Und dort findet ihr am Anfang eines jeden Monats immer ein kostenloses Hörspiel. Das habe ich diesen Monat auch schon gemacht im Mai. Und ich habe gehört, Bibi und die Vampire, könnt ihr euch mal reinhören, das ist ganz witzig, kommt aus dem Jahr 1988, ist also auch schon ein bisschen was älter. Bibi Blocksberg war, wie gesagt, eine Junghexe, die zusammen mit ihrer Familie ja so Abenteuer erlebt hat. Und in dieser Serie ist es halt eben so, dass nur die Frauen hexen können. Zumindest ist zu Anfang. Später wurde das ein bisschen aufgelockert. Aber männliche Hexer sind in der Welt von Bibi Blocksberg verhältnismäßig selten und kommen nicht allzu häufig vor. Es gibt mal hier und da einen. Aber in der Regel sind alle Hexen eben weiblich. Und das erklärt die Mutter Barbara Blocksberg dann auch sofort in der ersten Folge. Das scheint also wirklich eine genetische Sache zu sein. Denn der Bruder von Bibi Blocksberg, ja, Bibi Blocksberg hatte mal einen Bruder, reden wir gleich auch noch drüber, möchte nämlich in der ersten Folge auch gerne hexen können. Und Mutter Blocksberg sagt ihm, nein, das können nur die Mädchen. Und dann fragt Boris Blocksberg eben, ja, dann verwandle mich doch in ein Mädchen, dann kann ich auch hexen. Und dann sagt Barbara, ja, dann hast du aber immer noch die Seele eines Jungen und es ändert halt nichts daran. Und ich finde die Erklärung einfach wirklich gut, dass eben Hexen nur dann, also dass das eben nur weibliche Personen magisch begabt sein können, mit Ausnahmen. Wie gesagt, Bibi Blocksberg war nicht nur ungefähr zur gleichen Zeit dabei, wie es Benjamin Blümchen gewesen ist, sondern die Sachen spielen auch im gleichen Universum. Es gibt auch Crossover-Folgen zwischen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Es gibt Zeichentrickserien von Bibi Blocksberg. Es gibt Videospiele natürlich für alle möglichen Plattformen, Konsolen, weiß der Geier was. Das heißt, Bibi Blocksberg ist kein kleines Ding. Also es ist auch wirklich deutschlandweit bekannt. Und ich glaube, jeder hat zumindest schon mal von Bibi Blocksberg gehört oder ist vielleicht sogar damit aufgewachsen. Figuren, die ich jetzt beispielsweise gar nicht kannte, weil ich die halt wirklich nur kurz, wenn überhaupt, so ein bisschen in dieser Zeichentrickserie gesehen habe, waren die Freunde von Bibi Blocksberg, nämlich Moni, Marita und Florian. Das sind eben Figuren, die aus diesem anderen, also die dann später in die Hörspiele gekommen sind. Denn man hat die Serie auch relativ früh schon sehr angepasst. Nämlich hat man irgendwann in den ersten 10 Folgen relativ früh Boris Blocksberg aus dem Universum rausgeschrieben, mit dem Argument, ja, er hat eben Husten und er ist zu den Großeltern ans Meer gefahren, weil die Meerluft da für ihn so gut ist. Und eine Folge später weiß die Familie schon gar nicht mehr, dass er mal existiert hat, und später wünscht sich Bibi Blocksberg sogar Geschwister, und Boris Blocksberg wird nie wieder erwähnt. Es ist relativ leicht rauszufinden, warum man diese Figur rausgeschrieben hat. Man wollte es also tatsächlich eben mehr auf Mädchen ausrichten. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich finde Bibi Blocksberg jetzt nicht per se nur für Mädchen. Also ich kann es vielleicht auch gar nicht so gut beurteilen, weil die Geschichten, die sich mir ins Gedächtnis gebrannt haben, eben diese frühen Geschichten gewesen sind. Und da waren ja Boris und Bibi durchaus gleichberechtigt. Und man hatte da auch als Junge definitiv eine Identifikationsfigur. Was ich aber aus späteren, ich habe mich also auf Design natürlich auch vorbereitet, was gar nicht so meine Art ist, aber ich habe jetzt in der letzten Woche auch mal noch mal ein paar Hörspiele mehr gehört. Was man da aber durchaus merkt, ist, dass man selbst als Junge sich relativ leicht mit Bibi Blocksberg identifizieren kann. Das ist gar kein Problem. Und als Kind habe ich das nie so gesehen. Als Kind habe ich nie gedacht, okay, Benjamin Blümchen ist für Jungs und Bibi Blocksberg ist für Mädchen. Da hatte ich tatsächlich gar kein Problem mit. Es gibt aber einen Ableger von Bibi Blocksberg, nämlich Bibi und Tina. Und da hat man das Ganze dann mit Pferden vollgestopft und Abenteuer auf dem Reiterhof und Reiten und hast du nicht gesehen. Und das ist dann natürlich komplett auf Mädchen ausgerichtet. Auch wenn es natürlich diese witzigen Hexenabenteuer immer noch so ein bisschen enthält. Ich kann ganz genau sagen, wie viele Folgen von Bibi und Tina ich gehört habe, nämlich 0. Keine Ahnung. Weil es mich halt auch nie wirklich interessiert hat. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Es gibt eine ganz interessante Betrachtung, nämlich auf die Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen Hörspiele. Nämlich hat sich das jemand dann auch mal tatsächlich aus Dr. Gerd Andreas Strohmeier von der Universität Passau aus wissenschaftlicher Sicht, aus gesellschaftswissenschaftlicher Sicht angeguckt, und er ist zu dem Schluss gekommen, dass das Ganze irgendwelche links alternativen Tendenzen aufzeichnen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja und? Ich finde das nicht schlimm. Und ich glaube, was derjenige meint, war tatsächlich, dass ja, also was man halt merkt in den Bibi Blocksberg Hörspielen ist halt eben, dass also in der Familie Blocksberg schon die Frauen die Hosen anhaben und Barbara Blocksberg, die Mutter dort eben im Zweifelsfall das letzte Wort hat. Und auch wenn Bernhard Blocksberg, der Vater, mit den Sachen nicht immer ganz einverstanden ist, die seine Frauen machen, im Zweifelsfall wird er einfach verhext und gezwungen, Dinge mitzumachen. Ist manchmal nicht so ganz moralisch einwandfrei. Ja, also was halt im Gegensatz zu vielen anderen Hörspielen, wo so diese, ich sag mal ganz blöd, Heteronormativität gefeiert wird, so ganz alte Rollen, so Geschlechterklischees und so weiter, Frauen gehören an den Kochtopf, hätte ich jetzt fast gesagt. Beispielsweise den drei Fragezeichen, wo die Tante von Justus Jonas, den immer was zu essen macht oder keine Ahnung, so und Mädchen eigentlich in den drei Fragezeichen-Geschichten also wirklich eine komplett untergeordnete Rolle spielen, ist es halt bei Bibi Blocksberg so, dass da die Mädels im Vordergrund stehen, die Hexen im Vordergrund stehen. Allein dadurch, dass eben die Männer und eben auch Bernhard Blocksberg nicht hexen kann, ist er diesen Situationen eben auch ausgeliefert. Dazu kommt eben, dass die Politik und die Medien offenbar so ein bisschen fragwürdig dargestellt werden. Die Politik in Form des Bürgermeisters, den man eben auch aus den Benjamin Blümchen-Geschichten kennt. Und der ist ein bisschen unfähig, ein bisschen doof, korrupt und ist auch so ein bisschen so ein Wendehals, lügt auch, ist unaufrichtig. Auch diese Darstellung halte ich im ersten Moment nicht unbedingt für problematisch, weil ich finde, Kindern ja begreifbar zu machen, dass auch Politiker und auch Polizisten, der Polizist bei Benjamin Blümchen ist auch total unfähig und also fast schon Chief Wiggum wie bei den Simpsons, genau so ein Typ ist eben der Polizist bei Benjamin Blümchen, dass das eben auch Menschen sind, dass das eben für die Kinder auch klar wird, da halte ich erstmal so nichts Falsches davon, sondern ich finde das sogar wichtig, das auch tatsächlich zu thematisieren. Die Medien werden da noch kritisiert, also die Medien vorherrschen eben in der Rolle von Carla Kolumna auch in beiden Serien vorhanden, die immer so ein bisschen übereifrig ist und sehr, sehr vorschnell nach der nächsten großen Überschrift, damals hat sie noch bei einer Zeitung gearbeitet. Und aber auch daran finde ich erstmal so nichts Schlimmes, denn das bringt vielleicht auch den Kindern bei, kritisch den Medien gegenüber zu sein. Und ganz ehrlich, ja, das sind linksalternative Tendenzen, das mag sein, aber linksalternative Tendenzen heißt ja auch ganz häufig, mach deine Denkmurmel an und akzeptiere nicht immer alles. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Weil Bibi Blocksberg ja auch wirklich sehr anarchistisch ist. Das muss man ihr lassen. Also im Zweifelsfall wird sich über Autorität dann eben auch mit ihren Hexenkräften hinweggesetzt. Und es ist halt manchmal aber auch einfach nur just for fun. Und niemand kommt wirklich zu Schaden, weil alles, was man gehext hat, kann man in irgendeiner Art und Weise wieder zurücknehmen. Und sie hat aber das Herz auf dem rechten Fleck und rettet dann auch die Leute, wenn es mal nötig wird. Ein Thema, worüber ich noch reden möchte, nämlich ist der erste Bibi Blocksberg-Film. Der kommt von 2002. Also nachdem Bibi Blocksberg eben immer größer wurde vom Erfolg her, hat man dann eben auch Filme gedreht. Es gibt insgesamt 5 Filme. 2 mit nur mit Bibi Blocksberg. Im zweiten ist noch Elea Eluanda dabei. Diese Figur wurde dann später auch noch zu einer Hörspielserie gemacht. Spielt eben auch im gleichen Universum wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Und danach gab es 3 Bibi und Tina Filme. Und der letzte dieser 3 Bibi und Tina Filme ist auch tatsächlich erst dieses Jahr über die Leinwand gelaufen. Ich möchte mir aber, weil ich ihn tatsächlich für diese Sendung geguckt habe, mir nochmal den ersten Bibi Blocksberg Kinofilm angucken. Ja, es ist eine Adaption. Es ist nicht wirklich eine gute Adaption. Macht sehr viel Eigenständiges, macht sehr viel anders. Also, wenn man sich heute darüber beschwert, ja, dass die ganzen Superhelden-Comics im Kino nicht gut getroffen werden, darüber reden wir hier bei uns ja bei Nerd Not Nerd grundsätzlich auch eine ganze Menge. Also, dass Bibi Blocksberg in dem Film gut getroffen ist, kann man drüber streiten. Kann man aber auch lassen. Erstmal zur Besetzung. Bibi Blocksberg wird gespielt von, oh Gott, Sidonie von Krossig. Ganz komplizierter Name. Tolle Schauspielerin, wie ich finde. Die war zu dem Zeitpunkt, als sie die Rolle gespielt hat, also auch noch sehr jung. Also sie mag wahrscheinlich ungefähr in dem Alter gewesen sein. So 12, 13, wie Bibi Blocksberg eben selber. Sie ist geboren 1989. Ich guck mal in ihre Filmografie. Ja, sie hat viel Fernsehen gemacht. Diese beiden Bibi Blocksberg-Filme. Nichts, was ich kenne, noch irgendwie ein Märchenfilm. Dr. Hope, eine Frau gibt nicht auf, weiß der Geier was. Also ich habe sie in den letzten Jahren nicht mehr wahrgenommen, aber kommt auch einfach daher, weil ich nicht mehr so viel Fernsehen gucke und auch nicht mehr so viel deutsche Sachen wahrnehme. Die restlichen Rollen sind aber wirklich bis in die, fast schon bis in die kleinsten Rollen wirklich super besetzt. Katja Riemann spielt Barbara Blocksberg, Ulrich Nöten spielt Bernhard Blocksberg. Ulrich Nöten finde ich sowieso mit einer der besten männlichen Schauspieler hier in Deutschland. Hat auch gespielt im Sams, wenn mich nicht alles täuscht, und ich glaube, dass er auch Patterson war, in Patterson und Findus, meiner Meinung nach auch perfekt besetzt. Da hat man einfach mit ein bisschen Bart und einer Brille nachgeholfen, aber auch die Rolle hat er richtig gut gespielt. Und das sagt jemand, der mit Patterson und Findus wirklich aufgewachsen ist. Die eine böse Hexe namens Rabia wird gespielt von Corinna Harfuch, perfekt, ganz toll getroffen. Und die große Oberhexe Walpurgia wird gespielt von der leider verstorbenen Monika Bleibtreu. Die hat da eben auch ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Dann haben wir noch irgendwelche Leute. Rufus Beck ist noch als Stimme dabei für den Kater Maribor. Ansonsten finde ich jetzt hier erstmal keine Namen, die mir jetzt so auf den ersten Blick was sagen. Andere werden da vielleicht noch andere Namen finden. Worum geht's in dem Film? Bibi Blocksberg hat zwei Kinder, nämlich aus einem brennenden Haus gerettet und wird für diese mutige Tat vom Rat der Hexen belohnt, indem sie die Ernennung zur Hexe tatsächlich schon ein paar Jahre früher bekommt. Normalerweise wird man immer erst mit 15 aufgenommen, das ist so ein Initiationsritus, hätte ich jetzt fast gesagt, bekommt dann eben auch seine Kugel. Sie bekommt das eben schon mit 13 und sie fliegt eben mit ihrer Mutter Barbara tatsächlich zum Blocksberg, wo eben auch der Rat der Hexen eben tatsächlich immer tagt. Das Ganze wird eben auch gebührlich gefeiert natürlich, weil die Hexe Rabia ihr das nicht gönnt, die böse Hexe Rabia gönnt ihr das nicht, schmeißt die Hexe Rabia eben die Kugel kaputt, die Bibi bekommen soll. Zur Strafe soll Rabia eben ihre Kugel an Bibi übergeben, damit Bibi eben aufgenommen werden kann. Rabia hat aber in ihre eigene Kugel ja eine Zauberformel, einen Zauberspruch oder ein Rezept, glaube ich sogar, abgelegt für einen Jungtrank, für einen Verjüngungstrank. Und deswegen möchte sie diese Kugel natürlich schnellstmöglich wiederhaben. Und nach kommt Bibi ihr auf die Schliche. Um halt ihre Kugel wiederzubekommen, spinnt Rabia eben einen fiesen Plot, um halt die Familie Blocksberg zu entzweien und bringt Bernhard Blocksberg dazu, seine Frauen dazu zu überreden, ihr Hexendasein aufzugeben, die Hexenkräfte abzulegen. Aber Bibi durchschaut die Sache früh genug und obwohl Barbara ihre Kräfte schon abgibt, macht Bibi das eben nicht und dann entspinnt sich ein ziemlich, ziemlich verdrehter, aber ziemlich großartiger Film, den ich also sehr auf eine Art sehr genossen habe, auf einer anderen Art aber auch nicht, denn der Film geht sehr frei mit dieser Welt um. Einerseits sind viele Figuren so ein bisschen verdreht, da sind zwei, drei Plots drin, also Subplots drin, die meiner Meinung nach nicht hätten sein müssen. Also der Kumpel, ihr bester Freund Florian, also Bibis bester Freund Florian, bekommt so einen Subplot, dass sein Vater, ich glaube, das ist sein Vater, wegfährt, um jemanden zu treffen, das aber niemandem sagt, und dann stellt sich das hinterher raus, dass es die Mutter von Florian ist, die er selber nie kennengelernt hat, weil die irgendwie kurz nach seiner Geburt abgehauen ist. Ja, das wird immer mal wieder benutzt, immer so eingestreut, und irgendwann lässt man das ganz fallen und dann taucht die Mutter am Ende des Filmes nochmal für zwei, drei Minuten auf ist dann eben zurück ins Leben gekommen, also in das Leben des Jungen, und irgendwie wirkt dieser ganze Subplot total komisch und überflüssig. Fand ich sehr, sehr anstrengend. Dann nimmt sich der Film sehr viele Freiheiten, was die Figuren angeht. Bibis Hexenfreundin Shubia ist mit da drin und noch eine andere Hexe, wo ich den Namen nicht ganz verstanden habe. Die sind oder wohnen offensichtlich bei Walpurgia, was in der Hörspielreihe aber eben nicht so ist. Man fasst ein paar Figuren zusammen, um das Ganze vielleicht ein bisschen dichter zu machen. Man hat auch nur 100 Minuten, die der Film eben lang ist, um diese Figuren zu benutzen. Dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, dass man eben Figuren dann auch zusammenfasst und das alles ein bisschen rafft, weil man eben nicht die Menge an Folgen und Episoden hat, die Figuren zu entwickeln. Trotzdem fand ich also die Anpassung schon sehr wild. Und eine Sache, die mir also extrem auf die Nerven gegangen ist, und das liegt wahrscheinlich auch an der Zeit, zu der der Film eben entstanden ist, es wird unheimlich viel gesungen und getanzt. Also wenn es noch zwei Lieder mehr wären, könnte es gut als Musical durchgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das muss echt nicht sein. Und dann der Film ist von 2002, was machen die Kinder natürlich irgendwann? Sie fangen an zu rappen und zu tanzen und es ist also irgendwie dann auch, also war so ein bisschen so ein Fremdschämen-Moment, als dann irgendwann angefangen wird zu rappen. Die Texte sind auch nicht wirklich gut und Rabia tanzt dann irgendwann nach erfolgreicher Manipulation, tanzt die dann nachts durch die Gassen von Neustadt und wird dann am Ende sogar noch von einem Eimer Wasser übergossen, weil sie so schief singt und das ist also ganz, ganz peinlich. Also das ist so ein Aspekt in diesem Film, den ich nicht gebraucht hätte. Teilweise werden halt bekannte Zaubersprüche komplett über den Haufen geworfen. Also dieser ganz, ganz epische und ganz, ganz wichtige Zauberspruch Ene Mene Mai, flieg los Kartoffelbrei, wird hier tatsächlich zu Ene Mene Mai, fliege los Kartoffelbrei, wo ich denke, keine Ahnung, habt ihr Angst gehabt, dass die Kids jetzt schlechtes Deutsch reden wegen Bibi Blocksberg? Also jedes Mal, wenn sie halt losflog und diesen Spruch gesagt hat, ist mir echt, weiß ich nicht, so ein Schauer über den Rücken gezogen, weil ich gedacht habe, macht's doch wie in den Hörspielen. Die Kinder sind doch damit aufgewachsen. Und es ist halt eben nicht Meckern auf hohem Niveau, sondern es ist halt vom Reimmaß auch überhaupt, es passt halt nicht, es ist holprig und stört halt einfach nur. Und was auch fehlt, ist eben, wenn gehext wird in dem Film, kommt nicht dieses wunderbare Geräusch, nämlich dieses Geräusch. Das kommt nicht, sondern es kommt so ein Klimpern. Ne? Also wenn irgendwas Magisches passiert und dann gibt es vielleicht manchmal sogar noch so ein bisschen Zauberstaub und so, aber dieses Geräusch, das kommt eben nicht und das stört schon wirklich sehr. Und ich wünschte mir einfach, das hätte man wenigstens drin gelassen, um noch so ein bisschen Vertrautheit mit dem Originaluniversum eben herzustellen. Und ich finde, so für Nostalgiker, wie ich das ja bin, finde ich, ist der Film nicht so gut gelungen. Es ist ein Versuch, das Universum auf die Leinwand zu bringen, was damals ja mit vielen Sachen gemacht worden ist. Eben auch die drei Fragezeichen, da gibt es ja auch Kinofilme von, mit jungen Schauspielern, aber die habe ich, glaube ich, nicht mal gesehen, deswegen kann ich da gar nicht so großartig viel zu sagen. Aber da habe ich eben gehört, dass die schon relativ gut gelungen sein sollen, was eben hier bei den Bibi Blocksberg-Dingen nicht mehr der Fall ist. Wie gesagt, es gibt noch vier andere Filme, die eine junge Dame, Sidonie, hat ja später in den 2000er Jahren, ein paar Jahre später, noch Synchronarbeit geleistet, hat, glaube ich, die deutsche Stimme von Chihiro gemacht in Chihiros Reisen ins Zauberland. Da hat sie einen extrem guten Job gemacht. Ich finde sie auch, trotzdem sie da wirklich irgendwie 12 oder 13 Jahre alt zu sein scheint, eine verdammt gute Schauspielerin. Also die kann das auch wohl rüberbringen. Und wie gesagt, der ganze Film ist super besetzt und die Kinderschauspieler nerven auch tatsächlich nicht und kriegen das ganz gut hin. Nur manchmal sind ein paar von den CGI-Effekten heute einfach wirklich nicht mehr up-to-date. Der Film ist nicht so besonders gut gealtert. Man muss sich da also wirklich überlegen, ob man sich das nochmal geben möchte. Und ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht einen Bibi und Tina-Film gucken möchte. Nur das Problem ist, dass das halt natürlich auf die Kids von heute zugeschnitten ist. Da laufen inzwischen auch irgendwelche YouTuber rum in Kleinstrollen, wo ich dann auch denke, ja, das muss halt auch nicht sein. Sind auch andere Schauspieler inzwischen, andere Schauspielerinnen. Auch vor allem in der Rolle als Bibi ist es eine andere Schauspielerin, weil ich glaube dann die andere Schauspielerin, die ist jetzt auch schon Mitte, Ende 20, die ist dann ja 4 Jahre jünger als ich, also ist die irgendwie auch schon 26, 27, die kann die Rolle nicht mehr spielen. Und die Darstellerin von Bibi und Tina sind jetzt auch schon 18, 19, irgendwie so um den Dreh. Da wird es also wahrscheinlich demnächst nochmal ein Reboot geben. Gucken wir mal, Crisis on Infinite Bibis oder so ähnlich. Hex, Hex! Ja, was bleibt für mich übrig? Also ich kann, wenn ihr Kinder habt, definitiv empfehlen, geht mal los, kauft ein paar Bibi Blocksberg Hörspiele, auch gerne welche von den alten Folgen. Was ich gar nicht erwähnt habe, ist nämlich, dass es in den alten Folgen damals für eine Handvoll Folgen, ich glaube 3 oder 4 Folgen, noch eine andere Sprecherin gab, mit so einer etwas kratzigeren Stimme. Und die heutige Sprecherin-Rolle halt immer noch spricht, nämlich die Susanne, immer diese komplizierten Namen, Susanne Bonasewitsch. Genau, hat nämlich in den Folgen 3 bis 5 Bibi Blocksberg nicht gesprochen, also 3, 4, 5, sondern da war es Katja Notke. Aber wie gesagt, seit all den Jahren ab Folge 1, mit dieser kurzen Pause zwischendurch, spricht eben Susanne Bonasewitsch, keine Ahnung, diese Figur. Und sie ist jetzt heutzutage um die 60 Jahre alt. Und ich hörte aber auch, dass sie sich sehr anstrengen muss, um noch jung zu klingen. Ansonsten, außer ihr selber, sind auch keine Sprecher mehr da von früher, die Rollen gesprochen haben. Aber ich habe den Eindruck gewonnen, jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung, dass das dass die Geschichten, die Bibi und ihre Freunde da erleben, bis zu einem gewissen Grad zeitlos sind. Und das Einzige, was gelegentlich mal stört, ist, dass eben D-Mark gesagt wird und nicht Euro. Und da muss man seinen Kindern halt erklären, dass wir vor 2002 eine andere Währung hatten. Naja gut, dann bringt man dem Kind vielleicht noch ein bisschen Geschichtsunterricht bei und sagt, warum unsere Wirtschaft den Bach runtergeht. Naja, egal. Gut, das soll's gewesen sein. Mehr Themen habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Und abschließend kann ich einfach nur sagen, Bibi Blocksberg ist eine tolle Empfehlung für mich und hört da mit euren Kindern gemeinsam rein. Ich würde sowieso empfehlen, Hörspiele und Filme mit den Kindern erstmal gemeinsam zu konsumieren, hinterher drüber zu reden. Das war euer Pädagogik-Nerd. Auf Wieder-Nerd! Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. So, die Sendung ist vorbei. Dann versuche ich jetzt mal etwas zu hexen. Was könnte ich denn machen? Oh ja, ich weiß es. Hahaha. Moment. Inne Minne Maus, der Podcast ist jetzt aus. Hex.